Aber sag mir nochmal zum Verfahren, wie funktioniert das jetzt? Stellen die Leute an, die Fragen nochmal und dann wird einzeln geantwortet oder soll ich jetzt ein Referat ziehen? Nee, kein Referat. Okay, danke. Wir gucken das hat mich ein bisschen erschreckt gerade. Nein. Nur das macht irgendwie Sinn sozusagen, dass wir sagen, okay, dann reden wir mal über das Buch und was war alles zu dem Buch. Vielleicht kommen noch Fragen, während wir darüber reden, zum Buch und dann können wir uns danach irgendwie einem anderen Thema widmen. Und dann ist meine Hoffnung, dass es nicht so komplett durcheinander geht. Zwischen mal zum Buch, mal was allgemein historisches, mal hier noch einen Debattenbeitrag und noch dies und noch das. So. Das heißt irgendwie, nee, wir fangen jetzt einfach mit Phyllis' Frage an, was das, das Fehlen des Anarchismus angeht. Und ich weiß nicht, ob das gerade klar geworden ist, also wieso sollen sich Anarchisten mit dem Scheitern des Kommunismus befassen oder... Weil es für sie eigentlich so einfach wäre, nee, wir sind ja eigentlich keine Anarchisten mehr. Also beide Fragen, die du gestellt hast, die eine nach dem Fehlen der Anarchistin und die nach dem fehlenden Bewusstsein der Anarchistin für ihre eigene Rolle in der russischen kommunistischen Revolution, sind ein kleines bisschen prominenter als in dieser Runde schon mal gestellt worden, in diesem Büchlein, was ich kurz hochhalte, ohne dafür Schleichwerbung machen zu wollen, nur um darauf aufmerksam zu machen. Anarchismus, Marxismus, Emanzipation von Philipp Kellermann, in einem recht unbekannten Verlag Buchmacherei veröffentlicht und deswegen ein bisschen untergegangen, indem er sich verschiedene, wie er dachte, marxistische, aber im Allgemeinen sozialistische Intellektuelle vornimmt oder vorknüpft, um sie genau zu ihrem Verhältnis zum Anarchismus zu befragen. Und die Frage, mit der das Gespräch mit mir eingeleitet hat, war eben jene, warum der Anarchismus in gestern Morgen so eine kleine Rolle spielt. Ich habe darauf zweifach geantwortet. Einmal in dem Eingeständnis dieses Fehlers, dieses Mangels des Buches, das ohnehin sehr kurz und knapp gehalten ist und auf einer begrenzten Recherche basiert und in dem tatsächlich, finde ich auch, anarchistische, libertäre, dissidente Strömung gerade aus der Anfangszeit der russischen Revolution zu wenig Beachtung vorkommen. Andererseits war es mir aber auch wichtig, deutlich zu machen, dass der Spirit, sage ich mal, des Anarchismus durchaus präsent ist im Buch und das Buch auch endet mit einem Ausblick auf den Anarchismus mit einer kleinen biografischen Note von einer Wand, an der der Spruch war, wir sind da mit einem Anarchie-A in den 90er Jahren einer deutschen Kleinstadt, in diesem Graffiti, in dem aus meiner Perspektive genau dieses kommunistische Versprechen von einem Ende der kapitalistischen Einsamkeit wachgehalten wurde. Weswegen die emanzipatorische Perspektive, die ich einnehme, oder der emanzipatorische Maßstab, das emanzipatorische Versprechen, an dem ich das Scheitern dieser bolschewistisch-kommunistischen Revolution messe, eben ein libertäres ist. Der normative Maßstab, an dem das Scheitern der bolschewistischen Revolution gemessen wird, ist das eines libertären Kommunismus. Denn Anarchistinnen und Kommunistinnen sind historisch verfeindet aufgrund zweier historischer Ereignisse. Oder sagen wir drei. Das erste, die Auseinandersetzung um die Erste Internationale und die Sauereien, die sich Karl Marx geleistet hat im Umgang mit seinen anarchistischen Opponenten. Dann die Niederschlagung von Kronstadt 1921. Wo sich prominente Anarchistinnen, die sich zu dem Zeitpunkt auch in der Sowjetunion befanden, insbesondere Emma Goldman und Alexander Bergmann, auf die Seite der Kronstädterinnen geschlagen haben und den Bolschewiki diesen Verrat nie verziehen haben. Insbesondere nachdem die Bolschewiki vorher sich der anarchistischen Verbündeten der Machnowtschina durch einen miesen Trick entledigt haben. Sie hatten ihnen versprochen, dass sie, wenn sie gegen die Weiße Armee sich im Krieg beteiligen und gegen diese gewinnen, dass sie dann eine Amnestie bekommen für ihre politischen Gefangenen und die Erlaubnis, in der Ukraine einen anarchistischen Kongress abzuhalten. Dieses Versprechen wurde gebrochen. Nachdem die Anarchistinnen die Weißen besiegt hatten, wurden sie sämtlich verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Und das dritte historische Ereignis, was den Bruch zwischen Anarchistinnen und Kommunistinnen konstituiert, ist, dass es wahrscheinlich am bekanntesten der spanische Bürgerkrieg, in dem die Stalinistinnen diese sehr unglückliche Rolle gespielt hatten, der Revolution von hinten in den Rücken zu fallen. Aber abgesehen von dieser historisch konstituierten Spaltung ist die Trennung zwischen Anarchistinnen und Kommunistinnen keine fundamentale, insofern sich auch die Anarchistinnen im Spanischen Bürgerkrieg auf den Begriff des Kommunismus bezogen haben. Sie haben die Utopie, für die sie gekämpft haben, nie Anarchie genannt, sondern Kommunismus, versehen mit dem Zusatzbegriff libertär-freiheitlicher Kommunismus. Deswegen ist diese Unterscheidung meiner Meinung nach durch einen verantwortungsvollen Umgang von Kommunistinnen mit der eigenen Geschichte, ein Durcharbeiten der Geschichte, ist diese Spaltung zwischen Anarchistinnen und Kommunistinnen zu dekonstruieren und sollte, das ist meine Forderung in dem Text, dekonstruiert werden. Zu der zweiten Frage, wie der Umgang der Anarchistinnen mit dieser Geschichte aussieht, habe ich auch in dem Text was gesagt, indem ich dem Philipp Kellermann diese Frage zurückspielte und ihn aufforderte, dass Anarchistinnen auch, also Traditionsanarchistinnen, die sich selbst als Anarchistin identifizieren, diese schmerzliche Arbeit an ihrer eigenen Geschichte leisten, um aus dieser Haltung herauszukommen, die ihr Verhältnis zur Geschichte meistens prägt, der Fingerzeig auf die anderen, die uns verraten haben, während wir immer nur die Guten waren und am Ende als Opfer dastanden. Dieser Umgang mit der Geschichte ist meiner Meinung nach nicht zielführend und ich habe versucht, in gestern Morgen einen anderen, selbstreflexiveren, problematisierenderen, einen ambivalenteren, einen durch Trauerpolitik informierteren Begriff von Geschichtsarbeit zu entwickeln, der meiner Meinung nach auch Anarchistinnen, identitären Anarchistinnen, gut anstehen würde. Und Philipp Kellermann selber hat auch zum Beispiel angefangen, mit anderen aufzuarbeiten, welche Verbrechen auch von Anarchistinnen während des Spanischen Bürgerkriegs begangen wurden, wie auch diese zum Beispiel Arbeitslager eingerichtet haben. Okay. Gibt es dazu noch Kommentare? Weil ja im Blick, was das Buch angeht, es gibt drei Fragen, die irgendwie miteinander zu tun haben. Also woher kommt dein Wissen von dem Buch und insbesondere die Quellen für diese Auslieferungsgeschichte und die Frage danach, wie du darauf gekommen bist, dich damit zu befassen oder wie du darauf gestoßen bist. Vielleicht erstmal die beiden zusammen. Ja. Dann ist dir das Buch ist ja gewissermaßen eine Fortsetzung der Auseinandersetzung mit dem Begriff des Kommunismus oder der Geschichte des Kommunismus oder der Idee des Kommunismus oder des Begehrens des Kommunismus oder des kommunistischen Begehrens, wie auch immer man das nennen möchte, dass ich in diesem Buch Kommunismus, kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird, begonnen hatte. Dieses Buch hatte sich die Aufgabe gestellt, zu Zeiten des Endes der Geschichte, als also die vorherrschende Meinung mittels der Kräfteverhältnisse durchgesetzt worden war, dass eine Alternative zum bestehenden, das heißt eine Alternative zum neoliberalen Kapitalismus nicht mehr möglich war, dass unter diesen Bedingungen überhaupt wieder versucht werden müsste, Kommunismus, die Vorstellung einer anderen Gesellschaft, denkbar, wünschbar, vorstellbar zu machen. Das Buch versuchte das durch einen künstlerischen Griff, indem es die Geschichte des Kommunismus, die Möglichkeit des Kommunismus, die Überwindung des Kapitalismus in einer Kindersprache erzählte, um deutlich zu machen, das kann leicht sein. Wir können einen Zugriff auf unser eigenes Leben bekommen, der geprägt ist von Begehren, der uns ermöglicht, Agency zu bekommen auf unsere Geschichte und der es uns ermöglicht, unsere Wünsche in dieser Welt zu realisieren. Und daran schloss ich die Frage an, ob sich überhaupt noch unschuldig die Frage nach einer anderen Welt stellen lässt, ob sich überhaupt noch unschuldig die kapitalistische Gesellschaft in Gänze in Frage stellen lässt und die Forderung unschuldig erhoben werden kann, dass diese Gesellschaftsordnung in Gänze überwunden werden soll in Richtung einer kommunistischen Gesellschaft, ohne Verantwortung zu übernehmen für die Verbrechen des Stalinismus. ob überhaupt noch Kommunismus gesagt werden könne oder sogar noch stärker, ob überhaupt noch Utopie formuliert werden könne, ohne sich auseinanderzusetzen mit all den geschichtlichen Versuchen, utopische Modelle zu realisieren und mit ihrem grässlichen Scheitern oder ihrer tragischen Niederlagen. Das Kinderkommunismusbuch hatte ich geschrieben anlässlich eines Kongresses, der 2003 in Frankfurt am Main stattfand, Indeterminate Kommunismus. Und auf diesen Kongress hat Katja Diefenbach einen Vortrag gehalten, beziehungsweise versucht, einen Vortrag zu halten, weil zu ihrem eigentlichen Vortrag ist sie nicht gekommen. Sie hat ihre Vortragszeit lieber, wie sie es nannte, zum Žižek-Bashing verwendet, was sehr unterhaltsam war. Und während dieses Žižek-Bashings zählte sie eine Reihe von dissidenten Kommunistinnen auf. Daraufhin kam aus dem Publikum die Kritik, Name-Dropping, ruf doch noch einfach mehr Namen auf. Und diesen Einwurf hat Katja Diefenbach angenommen und fing an aufzuzählen. Franz Jung, Viktor Serge, Margarete Buber-Neumann, Susanne Leonhard, Manni Sperber und so weiter und so fort. Um deutlich zu machen, dass es in diesem Fall nicht um akademisches Name-Dropping ging, was den Zweck hat, einen Kanon festzuschreiben und die eigene Überlegenheit zu zementieren und Ausschlüsse zu produzieren, sondern dass es in diesem Fall um ein Name-Dropping ging, was den Zweck hatte, deutlich zu machen, wie ein bestimmter Aspekt der eigenen linken Geschichte marginalisiert worden war und zum Verschwinden gebracht worden war. Und ich habe im Anschluss an Katjas Vortrag ihr eine E-Mail geschrieben und sie gebeten, mir all diese Titel und Bücher, sie arbeitet ja in meinem Buchladen in Berlin, B-Books, zu schicken. Und die waren mein ganz kontingenter Anfangspunkt, um meinen eigenen Zugang zu dieser kommunistischen Geschichte zu entwickeln. Das heißt, am Anfang stehen tatsächlich autobiografische Erinnerungen verschiedener kommunistischer Dissidente, anarchistischer, trotzkistischer, leninistischer und auch stalinistischer und später antistalinistischer oder auch antikommunistische Autorinnen, denen das Buch teilweise auch gewidmet ist und deren Erinnerung dieses Buch dient, die dieses Buch selbst wieder ins Bewusstsein holen soll. Aber natürlich bin ich nicht dabei stehen geblieben, autobiografische Erinnerungen wieder zu verwenden, sondern habe dann versucht, auf dem Stand der aktuellen historischen Forschung diese autobiografischen Erinnerungen auch in den Kontext zu setzen und eben sie zu kontextualisieren oder sie in Beziehung zu setzen zu wissenschaftlichen Debatten, wobei ich mich häufig auch auf die Ergebnisse explizit antikommunistischer Autoren, bürgerlicher Historikerin bezogen habe, etwa das Schwarzbuch Kommunismus, was ein sehr problematisches Buch ist, von seinen Herausgebern auch antisemitisch geframtes Buch, dessen Aufsatz zum der Sowjetunion von Nicolas Wert aber zu den besseren des Buches gehörte und Nicolas Wert auch einer der Autoren, die sich genau von dieser antikommunistischen und antisemitischen, also den Holocaust, die Shoah relativierenden Stoßrichtung distanziert haben. Yes. Die Fragen an die Leute, die diese Fragen hatten, ob das ihre Frage beantwortet hat. Also die Frage war, woher kommt dein Wissen in dem Buch und wie kamst du auf diese Geschichte mit der Auslieferung? Ach so. Genau. Und das Buch, ich weiß nicht, ob es in der Lesung performativ deutlich geworden ist, vielleicht wäre es günstig gewesen, es am Anfang nochmal zu sagen, aber in dem Buch wird es auch nicht durch ein Vorwort eingeleitet. Das Buch verfährt methodisch so, dass es die Geschichte der Russischen Revolution rückwärts erzählt. Dass es 1939 eben mit dieser Auslieferung von antifaschistischen Kommunistinnen beginnt und sich dann langsam durch die Geschichte hindurch zurückarbeitet bis in das Jahr 1917 hinein. Was würde jetzt dazu passen, was ist denn fiktiv an dem Text? Ich wollte noch kurz zu der Auslieferung der Genossin einen Nachschub machen. Der Vorgang des Buches ist also rückwärts vom Ende beginnt und sich langsam zum Anfang vorarbeitend, nicht ohne diese Vorstellung von Ende und Anfang zugleich zu problematisieren und als Phantasma auszuweisen. Und dennoch habe ich die Auslieferung von antifaschistischen Kommunistinnen an das nationalsozialistische Deutschland als das letzte Ende bestimmt, weil für mich in meiner politischen Sozialisation, in meiner politischen Biografie, das Letzte, was in der stalinistischen Sowjetunion noch zu retten war, das Letzte, was hochgehalten werden konnte, das Letzte, für was man sie verteidigen konnte und für was man ihr dankbar sein konnte, war eben der Antifaschismus, die Niederschlagung von Nazi-Deutschland und die Befreiung von Auschwitz. Und umso erschütternder empfand ich das, dass dieser Antifaschismus im Jahr 1939 kein ernst gemeinter mehr war und dass die antifaschistischen Kommunistinnen von den stalinistischen Bürokraten an Nazi-Deutschland verraten wurden und auch auf anderer Ebene der Antifaschismus bis zum Eintritt des Krieges, bis zum Überfall Nazi-Deutschlands in der Sowjetunion ad acta gelegt worden war. Deswegen dieses Anfang an jenem Ende. Und das Buch, auf das ich mich beziehe, ist von Hans Schaffranek, der im österreichischen, im Dokumentationsarchiv für den österreichischen Widerstand arbeitet und ein Buch geschrieben hat, das heißt Zwischen NKWD und Gestapo, die Auslieferung deutsch-österreichischer Antifaschisten aus der Sowjetunion an Nazi-Deutschland, Frankfurt 1990, in dem er eben Kurzbiografien von 300 dieser Kommunistinnen aufzählt und aus den hauptsächlich sowjetischen, aber auch deutschen, andersrum hauptsächlich aus den deutschen, aber auch sowjetischen Akten diese Geschichte rekonstruiert. Was ist fiktiv? Genau. Und ich nehme auch oft diesen Anfang, um in der Kürze einer Lesung deutlich zu machen, wie auch die Methode dieses Buches funktioniert. Es ist eben eine, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, die sich nicht darum bemüht, ausschließlich nüchtern Fakten zu präsentieren und ausschließlich Theoreme anzustellen, sondern die einen affektiven Zugang zu dieser Geschichte wählt, eben aus der theoretisch-politischen Überzeugung heraus, dass sich der Stalinismus ohne einen affektiven Zugang nicht verstehen lässt, dass unter der Abwesenheit von Wut, Empörung und Trauer nicht verstanden werden kann, worin der Kern dieses historischen Desasters besteht. Und um diesen affektiven Zugang zu ermöglichen, braucht es eben eine spezifische Sprache. Und diese spezifische Sprache beginnt dann überall dort zu fiktionalisieren, wo die historischen Fakten nicht hundertprozentig klar sind. Eben beispielsweise bei dieser Auslieferung kann nicht genau gesagt werden, welches Wetter zu dem Zeitpunkt existierte, als die Leute in den Zügen saßen. Ob es da regnerisch war und dunkel, wie es unseren Metaphorisierungswünschen entsprechen würde, oder ob es möglicherweise nicht ein strahlend schöner Tag war mit glänzender Sonne. Wir können, wenn wir uns versuchsweise und mit dem Bewusstsein der Problematik dieses Versuchs hineinfühlen wollen in die Situation, nicht darauf zu verzichten, einige Aspekte auszumalen, die nicht historisch übermittelt sind, die nicht ausgemalt wurden. Dennoch würde ich in Anspruch nehmen, dass diese Fiktionalisierung nie untreu wird gegenüber dem historischen Gegenstand. Also dass die Fiktionalisierung nie in Lüge ausartet, sondern dass sie immer inspiriert bleibt von den autobiografischen Erinnerungen, die ich für die Produktion des Buches herangezogen habe. Ich meine, dass die Frage im Zusammenhang war mit der Frage nach Franz Jung. Ne? Die Frage lautet, wer war Franz Jung und hast du an ihm auch irgendetwas fiktionalisiert oder ist das alles so verbürgt, was du über ihn schreibst? Und ich glaube, an Franz Jung braucht man nicht besonders viel fiktionalisieren, weil seine Autobiografie selbst schon den Charakter einer Abenteuergeschichte hat. Franz Jung war ein expressionistischer Schriftsteller, unter anderem ein expressionistischer Schriftsteller, muss man sagen, weil das, was er war und worin er gearbeitet hat, sich im Laufe seines Lebens ziemlich radikal geändert hat. Er ist groß geworden, soweit ich das erinnere, in München, wo er in der expressionistischen Literaturszene beheimatet war, ist dann nach Berlin gegangen, wo er plötzlich als Handelsvertreter in irgendeiner Unternehmensklitsche gearbeitet hat, hat sich an der deutschen Revolution 1918 beteiligt, ziemlich enttäuscht von seinen Erfahrungen berichtet, ist Teil dieser kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands geworden, die eine Dissidentin, eine libertärere, rätekommunistischere Alternative zur KPD darstellte. Eine Mini-Partei damals mit immerhin über 20.000 Mitgliedern, also aus heutiger Perspektive nicht ganz so klein. Und er hatte die Aufgabe, für die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands Verhandlungen mit Lenin zu führen über die Aufnahme der Kommunistischen Arbeiterpartei Deutschlands in die Kommunistische Internationale. Und weil es nicht ganz so einfach war, nach Sowjetrussland zu reisen und weil er auch nicht so viel Geld hatte, hat er kurzerhand ein Schiff gekapert in Hamburg. Und also als blinder Passagier an Bord gegangen, hat das Schiff gekapert und hat gesagt, so, wir fahren jetzt nach Petrograd, ich muss mit Lenin reden. Da hört aber die Abenteuergeschichte seines Lebens nicht auf. Der war dann eine Zeit lang in der Sowjetunion, hatte Probleme, ist wieder nach Deutschland gegangen, hat irgendwie wieder in so einem Nachrichtendienst gearbeitet, hat dann auch mitbekommen, was es für Kontakte sich aufbauten zwischen Deutschland und der Sowjetunion, ist wieder in die Sowjetunion gegangen und wurde dann beauftragt, doch mal, weil seine Qualifikation als expressionistischer Schriftsteller ihn dafür irgendwie in besonderem Maße tauglich machen, eine Streichholzfabrik aufzubauen. Ist an die finnische Grenze gefahren und hat versucht, mit ziemlich autoritären Mitteln diese Streichholzfabrik aufzubauen und so weiter und so fort. Und er hat seine biografischen Notizen, abgesehen von vielen Romanen und literarischen Texten, die er produziert hat, seine biografischen Notizen veröffentlicht in einem Buch, was, glaube ich, im Nautilus Verlag auch immer noch in einer guten Aufmachung als Taschenbuch zu erhalten ist, Der Weg nach unten, wo er eben in einer sehr, ich weiß nicht, ob es expressionistisch ist, aber in einer sehr nüchternen, schnottrigen und uneitlen Art so seine Geschichte erzählt. Du hast gerade erklärt, warum du die ausgelieferten deutschen Antifaschistinnen als Aufhänger benutzt hast, eben weil, wenn ich dich richtig verstanden habe, weil dieser Verrat am Antifaschismus so ungefähr das ungefähr so das Schlimmste ist, nachdem man sowieso schon alles dran gegeben hat und dachte, naja, wenigstens das noch, dann auch zu erkennen, dass selbst das nicht mehr war. Ich glaube, von hier hinten kam die Frage, warum nicht andere oder warum nicht den armenischen Schuhputzer als Figur? Vielleicht passt das an dem Punkt oder ist dadurch deine Frage auch beantwortet? Ja. Nicht? Okay. Vielleicht kannst du sie nochmal konkretisieren, weil ich habe... Aber ich habe sie... Du hast es auf dem Schirm? Okay. Gut. Da kann ich auch die Frage beantworten, indem ich mit einer Selbstkritik einsteige. Dieses Kinderkommunismus-Büchlein, also diese Geschichte, Kommunismus, kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird, hat den inoffiziellen Untertitel Kommunismus für Kinder. Das Nachfolgebuch gestern Morgen sollte den inoffiziellen Untertitel haben, den ich mir ausgedacht hatte, Kommunismus für Kommunistinnen. Warum? Weil ich dachte, das eine Büchlein diene der Propaganda und werde vor allem von Leuten an ihre Verwandten verschenkt, damit die verstehen, worüber diese linksradikalen Spinnerinnen immer schon quatschen. Das andere Büchlein aber diene der kritischen Selbstreflexion der Kommunistin unter sich. Müsse also gar nicht so an die große Glocke gehängt werden, sondern könne intern zirkulieren. Das war natürlich eine leninistische Perspektive, ein leninistischer Fauxpas. Kritik schadet, Kritik wird nicht nach außen vermittelt, sondern wird intern abgehalten. Und Teil dieser internen, auf das Interne beschränkten Perspektive ist, dass die Ermordung von Kommunistinnen durch Kommunisten im Zentrum des Buches steht, während die Unterdrückung, Ausbeutung, Ermordung, Verfolgung, Vertreibung von anderen Menschen, die keine Kommunistinnen waren, in den Hintergrund tritt. Dagegen hat Hubert Herfurth eine sehr scharfe Polemik, ich glaube in Trend Partisan Online, veröffentlicht, der ich mich in diesem Punkt auf jeden Fall anschließen muss. Entscheidend an der stalinistischen Herrschaft ist nicht die Unterdrückung Ermordung und Verfolgung von Kommunistinnen, sondern die Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung von, problematischer Begriff, unschuldigen Menschen. Unschuldigen Menschen meint in dem Sinne von Menschen, die keine expliziten Konterrevolutionäre waren, die nicht die Abschaffung gemeinschaftlicher, gleicher, freiheitlicher Verhältnisse zum Ziel hatten, sondern, und das ist eine Spezifik stalinistischer Herrschaft, weil ja auch die Frage kam, wer eigentlich verfolgt wurde, sondern einfach beispielsweise das Unglück hatten, zum falschen Zeitpunkt an der falschen Straßenecke zu stehen. Zum falschen Zeitpunkt heißt in dem Falle während des großen Terrors, also zwischen 1936 und 1938, und an der falschen Stelle heißt, an einer Stelle, an der das NKWD oder die GPU oder wie sie zu dem Zeitpunkt auch gerade hieß, in dem die sowjetische Geheimpolizei gerade ihre Verhaftung durchführte, um ihr Plansoll vollzubekommen. Denn der stalinistische Terror funktionierte so, dass von der Zentrale aus eine Norm festgelegt wurde, ganz ähnlich wie in der Produktion, so auch in der Repression, eine Norm festgelegt, wie viele Menschen in welchem Distrikt, in welcher Region zu verhaften sind. Und die Eigenaktivität der lokalen Oberführer, der lokalen Genossen, beispielsweise Chruschtschow, der später dann als Antistalinist sich profilierte, bestand darin, noch etwas mehr Leute zu verhaften, noch etwas mehr Leute einzuknasten oder zu erschießen, als von oben gefordert wurde. Chruschtschow hatte beispielsweise die Zahl 50.000 bekommen und er hat 56.000 verhaften lassen. Und um diese Planlisten voll zu bekommen, die selber schon nach verschiedenen sozusagen polizeilich definierten Gefahrengruppen organisiert waren, das konnten schon ethnische Gruppen sein, beispielsweise japanische Kommunistinnen oder überhaupt Japanerinnen in dem Moment, in dem sich die Sowjetunion mit denen im Krieg befand, oder Deutsche oder Polen, das konnten andere ethnische Gruppen sein, Jüdinnen erst sehr viel später, also in dieser Zeit noch überhaupt nicht. Das konnten Angehörige politischer Fraktionen sein, die sich missliebig geäußert hatten. Das konnten aber auch Leute sein, die Esperanto sprachen und deswegen der Spionage verdächtigt wurden. Oder Leute, die irgendwelche Verwandten oder Bekannten im Ausland hatten und deswegen Briefe dorthin geschrieben hatten. Und weitere rein kontingente, willkürliche Motive. Also beispielsweise sehr beliebt Leute, die in schönen Wohnungen wohnten. Schöne Wohnungen, derer man habhaft werden konnte, indem man diese Leute denunzierte und sie verhaften ließ, sodass diese Wohnungen frei wurden. Das Spezifische am Stalinismus, was ihn unter anderem unverwechselbar von anderen Herrschaften, etwa der faschistischen, mit der er oft verglichen wird, unterscheidet, ist, dass so ziemlich jeder Mensch Opfer werden konnte und auch Täter. Und dass es Opfer-Täter-Spiralen gab, in denen die Leute, die eben noch verhaftet hatten, kurz darauf selbst verhaftet wurden, um dann wieder aus dem Gulag entlassen zu werden, mit dem Auftrag, wieder andere zu denunzieren und wieder zu verhaften. Irrsinnige Drehungen, die zu großen Teilen rein willkürlich sind und keine festen Gruppenkonstruktionen benötigen. Weswegen die armenische Schuhputzerin sicherlich das treffendere Beispiel wäre als die kommunistische Stalinistin. Ich würde aber zu bedenken geben, dass der Fokus auf die rein Marginalisierten auch eine Problematik in sich tragen kann, nämlich die der Glorifizierung und der Purifizierung und der Viktimisierung der so unschuldig Unterdrückten. Eine Gefahr, die real meiner Meinung nach in dem Buch von Glücksmann, diesem neuen Philosophen aus Frankreich, Köchin und Menschenfresser, André Glücksmann, auftaucht, der sich mit diesem Buch aus der kommunistischen Tradition herausschrieb und der in diesem Buch eine quasi anarchistische Kritik an dieser sozialistischen sowjetischen Herrschaft aufmacht, die ganz stark mit der Gegenüberstellung von den bösen Herrschenden da oben und den einfachen, unschuldigen Menschen da unten arbeitet. Und ich würde sagen, dass auch gerade die stalinistische Spezifik dieser Täter-Opfer-Spiralen diese Gegenüberstellung auch verunmöglicht. Das Interessante Interessant in Anführungszeichen ist auch gerade, dass die Leute, die später zur schärfsten Kritikerin des Stalinismus geworden sind, wie beispielsweise Margarete Buber-Neumann, selber diesen Stalinismus als System mit institutionalisiert hat und heftige Vertreterin genau dieses Systems vorher gewesen war. Wo willst du weitermachen? Also ich hätte einen Vorschlag, einmal, weil du gerade bei der Geschichte warst, die Frage nach den queerfeministischen Anteilen und dann der spezifischen Verfolgung davon weiterzumachen. Das würde sozusagen ins Geschichtliche passen, andererseits hast du gerade angefangen, eben von dem Stalinismus als System zu erklären. Da würde jetzt eher das dazu passen. Also Stalinismus als System versus Stalinismus als Theorie. Ich weiß gar nicht, was der Inhalt stalinistischer Theorie ist. Nehmen wir noch das Stalin-Wissen via Goebbels da mit rein. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, woher deine Genossin auf diese schräge Idee gekommen ist, aber Verschwörungstheorien gibt es ja zuhauf. Ich kann dich oder sie aber auf jeden Fall beruhigen. Zum Zwecke des Studiums des Stalinismus sind wir nicht angewiesen auf die Texte von Goebbels. Erstens ist nach der sogenannten Archivrevolution, nach der Öffnung der sowjetischen Archive, die Quellenlage ziemlich gut und auch weitgehend unumstritten. Und die internationalen Historikerinnen haben relativ gut bereits ziemlich zutreffend im Vergleich zu früheren Jahren, wo Schätzungen sehr grob und ungenau waren, aufarbeiten können, was Stalinismus bedeutete. Christoph Juncker hat dazu auch publiziert, wird auch viel dazu nochmal erzählen können, wenn ihr ihn spezifisch dazu fragt. Aber zum anderen, und das leitet über zu der anderen Frage, reicht es ja auch denen, die überkritisch, also der Verschwörungstheorie, zugeneigt sind, die Texte von Stalin selbst an die Hand zu geben. Denn diese wurden von der DDR oder der Sowjetunion ja wunderbar in gebundenen Ausgaben sehr günstig zu erhalten, veröffentlicht und stehen auch in vielen Bibliotheken und sind dort einsichtig. Und wer Stalin kritisieren möchte und sämtlichen historischen Quellen misstraut, kann einfach darauf zurückgreifen, diese Texte zu lesen, weil diese Texte selbst enthalten genug Material, um sich darüber im Klaren zu werden, dass da eigentlich nichts zu retten ist. Ich würde eher andersrum sagen, dass die deutsche radikale Linke tendenziell eine zu hohe Fixierung auf Theorie hat in ihren intellektuellen Auseinandersetzungen, in den letzten Jahrzehnten insbesondere auf Ideologiekritik, und dass sie vielleicht etwas zu viel Zeit verwendet hat darauf, die stalinistische oder das historisch-materialistische, historisch-dialektische oder wie auch immer es genannt wurde, leninistische Weltbild als Ideologie zu kritisieren. Aber das wurde von deutschen Ideologiekritikerinnen geleistet, ist nachzulesen. Und dort lässt sich dann zum Beispiel sehen, wie plump diese Dialektikvorstellung, wie mechanistisch, evolutionistisch diese Dialektikvorstellung funktionierte. Und wer es etwas genauer wissen möchte, kann dann auch in den quellenkritischen Kommentaren lesen, dass das wenigste von dem, was Stalin unter seinem Namen veröffentlicht hat, auch dann tatsächlich von ihm selbst geschrieben worden war, sondern dass da andere Wissenschaftler als Ghostwriter fingierten, die dann das Wenige, was dann irgendwo in der wissenschaftlichen Diskussion nochmal gehypt wurde, beispielsweise seine sprachphilosophischen Texte, eigentlich für ihn geschrieben hatten. Leninismus ist ja selbst ein von Stalin erfundener, von Stalin kanonisierter, also ein stalinistischer Begriff. Und ich finde, eigentlich in der heutigen Auseinandersetzung mit autoritären Sozialismen, wie der Vorredner es genannt hatte, den Begriff des Leninismus oft produktiver oder fruchtbarer als den Begriff des Stalinismus. Ich finde nämlich, es lässt sich die Frage stellen, ob es überhaupt einen Stalinismus geben kann, ohne Militär, ohne Polizeiapparat, ohne Geheimdienst und ohne Territorialmacht und ohne eine mächtige, große, zentralistisch organisierte Partei. Und ob, wenn wir all das abziehen, nicht tatsächlich relativ viel von dem übrig bleibt, was man als leninistische Parteikonzeption, leninistische Wahrheitskonzeption, leninistische Politikkonzeption, leninistischen Autoritarismus bezeichnen könnte. Dass es also oft produktiver ist, diese leninistische Politik zu kritisieren und zu analysieren und zu identifizieren in heutigen autoritären Sozialismen als übereifrig oder ungenau oder zu unvorsichtig mit dem Begriff des Stalinismus zu arbeiten. Thomas Klein, ein Oppositioneller, ehemaliger Oppositioneller aus der DDR, der als stalinismuskritischer Intellektueller publiziert und mit dem ich zusammen politisch aktiv bin, verwendet den Begriff des Philostalinismus, um genau diese Differenz zwischen historischen Stalinistinnen und heutigen Liebhaberinnen des Stalinismus zu markieren. Denn diese heutigen Neostalinistinnen oder Philostalinistinnen sind bei Weitem nicht so mächtig und gefährlich und ernst zu nehmen wie die historischen Vorbilder. Es soll nicht der Relativierung dieser heutigen Gefahr dienen, aber auf die Gefahr der Relativierung der früheren Brutalität des Stalinismus als historisches System aufmerksam machen. Ich finde, stellt sich mir die Frage, was irgendwie sozusagen Stalinismus als System denn ist, also weil mir fallen schon ein paar Sachen ein, wo ich denken würde, die Leute haben kein Militär und keine Knäste und so weiter und trotzdem merkt man an der ganzen Konzeption des Denkens und des Handelns, dass sie sich all dessen sehr wohl bedienen würden, wenn sie es hätten, und sie nutzen halt ihre kleineren Möglichkeiten, also man sperrt halt Leute nicht rein, sondern wirft sie raus oder denkt halt in Schwarz-Weiß-Mustern und hat verschiedene autoritäre Ideen, also du würdest es dann nicht Stalinismus nennen? Ich würde es dann Philostalinismus nennen, oder ich würde eben nachfragen, ob es nicht auch mit dem Begriff des Leninismus fassen lässt. Mhm. Weil historisch ist tatsächlich, und einige meiner Genossinnen würden mir dort scharf widersprechen, aus meiner Perspektive diese fundamentale Trennung, die beispielsweise von trotzkistischer Seite zwischen Stalinismus und Leninismus gezogen wurde, sehr prekär. Es gibt natürlich im Stalinismus einen Exzess an Gewalttätigkeit, einen Exzess an radikaler Irrationalität, der so im leninistischen Parteikonzept und im leninistischen Politikmodell nicht vorkam und auch nicht angelegt war. Aber ich glaube, dass gerade dieser Gewaltexzess und diese irrsinnige Irrationalität auch nicht wirklich das ist, was wir bei heutigen traditionsautoritären Gruppen bemerken. Sondern das, was wir dort kritisieren, würde ich sagen, ist eben ein autoritäres Politikmodell, das hierarchisch innen ist, intolerant nach außen, instrumentell in der Bündnispolitik, demokratisch nur als Fassade und auf ein sogenanntes Führerprinzip aufbaut, wo von unten der Basis keine Initiativen ausgehen, sondern lediglich Anordnungen ausgeführt werden müssen und wo die Wahrheit bereits feststeht und in der Führung der Partei gesichert wird. Und all das findet sich bereits im Leninismus und taucht nicht erst 1924 oder 27 oder 29 im Stalinismus auf. Sorry, ich muss da jetzt nochmal einhaken. Ich verbinde mit Stalinismus zum Beispiel diese Zwang der Selbstkritik und Schauprozesse und sowas. Ne? Und irgendwie das, ich bin wirklich keine Freundin des Leninismus, ganz im Gegenteil. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass es da schon nochmal so etwas Spezifisches gibt, was eben dem Stalinismus eigen ist. Was über den Leninismus hinausgeht, aber jetzt nichts mit irgendwie unbedingt mit brutaler Gewalt oder so zu tun hat, sondern mit diesem Abdriften ins Totalitäre vielleicht. Ich bin hier nicht allein, also wir müssen euch nicht allein unterhalten, ne? Ihr könnt euch durchaus einbringen und irgendwie, wenn ihr nicht einverstanden seid. Ich hatte nur gerade Probleme mit Jan-Max Abtrift ins Totalitäre, weil ich da den Brecken war, Totalitarismus, also Stalinismus, klar, also gleich da ein bisschen, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich kann ich mal auf die Gegenwart, also ich mit diesen stalinistischen Gruppen heute nochmal, also Rote Aktion, Dank Struggle etc. Also wo ich das kommen wir auch gleich hin, ja. Oder wir machen das jetzt einfach. Okay. Hin. Ja. Also die wohl also nicht nur mir Bauchschmerzen bereiten von, also einfach nur, dass sie noch den alten Stalin anbeten. So, na, auf der anderen Seite. Also mir, ich war nie irgendwie sektiert, Dämonisierung von irgendwelchen Gruppen, außer diesem krass, keine Ahnung, Antisemitismus, was auch immer, lag mir nie. Und ja, also in, zum Beispiel in ihrem Aktionismus und so, in ihrer GG, also ich habe die halt, ich war manchmal auf Demos so, das hat mich schon zum Teil an die Autonomen in den 80er Jahren erinnert. Und die Autonome, die waren ja auch eine Bewegung, die irgendwie leninistisch, also die zum Teil Querverbindungen hatten mit K-Gruppen. Und was wir heute, zumindest hier in Köln, also das Postautonome nennen können, da sind ja zum Teil Führungsfiguren, die selber irgendwo leninistisch waren, aber den Anspruch hatten, nicht mehr, nicht stalinistisch zu sein. Ne? Also ich glaube, wenn wir uns unsere eigene Geschichte mal angucken, einfach nur hier in Köln zum Beispiel, da kann man auch schon, was ist Stalinismus? Ne? Also auch die ganzen Zeitschriften, die ihr lest, also von Junge Welt auf der anderen Seite oder Jungle World, das kommt ja alles aus einer leninistischen Tradition, wenn man mich fragt, beides. Also so, oder wie diese ganzen Blättchen sich gewandelt haben, das hat alles was mit Leninismus, mit so einer Starrheit zu tun, mit irgendeinem autoritären Hintergrund, der aber antiquitär sein wollte und sein will. Also ich finde, das ist eine wichtige Diskussion. Also auch wie wir diese jungen Leute jetzt von Jan Struggle und so, also dass wir jetzt sagen, wir sind alle furchtbar antiquitär, die sind autoritär, weil die haben da ihren Stalin. So einfach mal gucken, was machen die, wie sind die dazu gekommen, auch warum haben wir Gruppierungen mit Migrationshintergrund jahrzehntelang isoliert in der Bundesrepublik. Also ich bin hier groß geworden und die ja nun mal auch von ihren Ursprungsländern her, also sprich Türkei, extrem stalinistisch dort geprägt sind, da haben die Anarchisten, es gibt keine große anarchistische oder trotzkistische oder sonst wie autoritäre große Tradition in der Türkei halt. Ne? Und wir haben diese Leute zum Teil auch isoliert. Also wir haben nicht mit denen gesprochen, wir haben nicht mit denen zusammengearbeitet, nur vereinzelt. Ich rede jetzt von den Anti-Autoritären her. Das ist für mich auch Teil der Aufarbeitung des Stalinismus, für mich als Anti-Stalinistin, also das auch kritisch zu reflektieren. Mhm. Finde ich einen total wichtigen Einwand, also den Stalinismus nicht bei den anderen zu suchen, sondern irgendwie sich in der eigenen Geschichte oder in der eigenen Biografie auch anzugucken, wie oft man bestimmte autoritären Konzepten gefolgt ist oder irgendwie verinnerlicht hat und auch irgendwie immer wieder ganz gerne hervorzaubert oder wie antiautoritäre Bewegungen Führerfiguren hervorbringen. Also die kann man sich ja heute noch angucken in Köln. Ne? Trotz allem finde ich auch die Frage, die du vorhin gestellt hast, also was finden die jungen Leute eigentlich so positiv an Stalin oder was fasziniert die da? Warum ist der attraktiv? Also ich weiß gar nicht, ob jetzt unbedingt Bini das so gut beantworten kann. Das ist vielleicht eher eine Frage an alle. Du kannst natürlich auch was dazu sagen. Mir fällt dazu nichts ein. Aber vielleicht euch ja. Sprichst du ein bisschen lauter? Allein auf der Welt, es gibt ja auch noch den Kapitalismus. Stalinismus ist ja eventuell eine Methode, um den abzuwehren. Das kann ja. Also wenn das alles so einfach wäre, dann ist ja irgendwie jetzt kein Feind. Aber der ist ja nicht allein auf der Welt, der wird ja angegriffen. Die Produktion wird ja nach 2017 nur angegriffen. Ne? Und haben sich gewehrt. Und dann ist das jetzt Feind. Du meinst irgendwie, um einen etwas zu haben, was irgendwie erfolgreich war, wo man sich irgendwie dran klammern kann? Ja, wo man angegriffen wird. Und das kann man nicht mit jemandem ohne was demokratisch diskutieren. Ja, warte mal, du hast noch gar nichts gesagt. Genau, also ich will jetzt auch gar nicht rumraten, welche jungen Leute, das finde ich eh schon mal ein bisschen schwierig, weil da immer so eine Altersweisheit mitschwingt, die es ja auch noch nicht gibt. Aber sozusagen, das nicht unbedingt. Aber was sozusagen so ein bisschen in die Richtung geht, sozusagen quasi Nicht-Zusammenarbeit oder viel zu wenig Kontakt zu einer migrantischen Linken, wäre sozusagen nochmal eine andere Frage, die auch immer bei einer radikalen Linken mitspielt, nämlich die der Organisierungsfrage. Und da gibt sozusagen ein leninistisches Parteikonzept, in welcher Ausformung, konkreten Gestaltung auch immer, ja erstmal eine Antwort drauf. Und aus meiner Sicht ist das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier diskutieren muss sozusagen, aber es ist ja sozusagen, verweist auf eine leere Stelle sozusagen der radikalen Linken, nämlich Antworten auf eine Organisierungsfrage zu stellen, die dann dem besagten Kapitalismus auch irgendwie was entgegensetzen kann in organisierten Formen. Das ist mein Gedanke, warum ähnlich wie von meinen beiden Vorrednern, dass die Attraktivität hat, das Leute, ja, also dass die Attraktivität so leninistische Konzepte, also ich finde den Begriff Leninismus, wie du bereits gesagt hast, ein bisschen unpräzise, daran liegt, weil diese Konzepte ein Stück weit auf das Scheitern von so einer spontanen anti-autoritären Organisation reflektieren. Also zum Beispiel diese Dinge, die Lenin im Schweizer Exil geschrieben hat oder was er als Links, als Radikalismus kritisiert hat. Also worauf ich hinaus will, ist, dass dieses autoritäre Organisationsmodell ja auch einen bestimmten historischen Background hat und sogar auch vielleicht einen wahren Kern hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt hilfreich ist. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es solange die Sowjetunion existierte, innerhalb des Westmarxismus ja eine sehr umfangreiche, sehr kontrovers geführte, mit sehr viel Publikationen, sehr viel Papier produzierte Diskussion darum gab, welchen Status aus marxistischer Perspektive diese Sowjetunion eigentlich hat. Ob es sich um Sozialismus handelt, ob es sich um eine neue Gesellschaftsordnung handelt und wenn ja, um welche, ob sie nicht vielmehr kapitalistisch zu nennen ist, protokapitalistisch, Postkapitalismus oder noch nicht kapitalistisch und so weiter und so fort. Und in dieser Diskussion war lange Zeit die Mehrheit der Publizistinnen der Meinung, dass die Sowjetunion nicht sozialistisch sei, keine Alternative zum Kapitalismus darstelle, selbst kapitalistisch sei und insofern auch nicht dem Kapitalismus überlegen sein könne. Und diese hegemoniale Meinung änderte sich interessanterweise in den 30er Jahren. In den 30er Jahren schlossen sich eine Mehrzahl kommunistischer, marxistischer Intellektueller der Position an, dass die Sowjetunion jetzt also doch eine sozialistische Entwicklung eingeschlagen habe und es ihr gelingen würde, in kürzerer Zeit den Kapitalismus zu besiegen. Das heißt, auf dem Höhepunkt, kurz vor dem Höhepunkt stalinistischer Herrschaft, und zwar nicht in erster Linie oder vielleicht auch überhaupt nicht, geben wir Ihnen das als Kredit, wegen der stalinistischen Schauprozesse oder des Terrors und der Gulags, sondern wegen der zeitgleich stattfindenden Industrialisierung, der nachholenden Modernisierung und des in maoistischer Terminologie gesprochenen großen Sprungs nach vorne. Hier sah es so aus, als könnte dieses sozialistische Staatsprojekt den Kapitalismus mit eigenen oder anderen Mitteln schlagen und ihn überholen und dann auf Grundlage dieser neuen Produktivkraftentwicklung die Überlegenheit der sozialistischen Produktionsweise demonstrieren und auch kommunistisch-demokratische Verhältnisse einführen. Für die Gegenwart lässt sich, glaube ich, daraus nicht sehr viel lernen, außer in Analogiebildung die Faszination eben für, das habt ihr auch schon gesagt, effiziente, schlagkräftige Organisationen, die auch nicht zu vielen Zweifeln am Anfang aussetzen, die nicht zersetzen durch überflüssige, komplexe Diskussionen, sondern die effizient ausgerichtet sind auf Organisation von Massen. Mir scheint aber auch noch wichtig, auf den Klassen- und Milieucharakter hinzuweisen, weil die bundesdeutsche Radikale Linke ist, und ich vermute, wenn man eine Umfrage hier in dem Raum machen würde, könnte man das bestätigen, sehr stark nicht nur weiß-deutsch geprägt, sondern auch studentisch, intellektuell, universitär, während diese traditionelleren, marxistischeren, trotzkistischen, philostalinistischen Gruppen oft da sehr viel so proletarischer, migrantischer und viel weniger habituell universitär-akademisch sind. Und darin liegt für mich, glaube ich, habt ihr auch schon angesprochen, oft ein größeres Problem als in den ideologischen Auseinandersetzungen. Ja, da schließt sich die Frage an, wie geht man damit um? Und, das ist diese Karte und ich finde, die passt gerade ganz gut. Wenn das jetzt also so ist und wenn du recht hast und vermutlich, also ich würde, deckt meine Beobachtung auf, dass das so eine, sage ich, verkürzte Klassenfrage ist, ob man eher linksradikal autonom ist oder sich einer autoritäreren Variante anschließt. Was heißt das dann? Also wie geht man damit um? Wie geht man mit dem eigenen autoritären Kram um? Und was könnte eine Reaktion darauf sein? Ich würde so intervenieren. Das ist vielleicht jetzt so, aber das spielt für die 20er und 30er Jahre spielt es natürlich keine Rolle. Das ist eine Geschichte innerhalb der Arbeiterbewegung. Ne? Also das ist nicht 20. Nee, wir reden aber über jetzt. Ja, gut, aber das kann sich nicht ändern. Das kann sich ja ändern. Also ist ja quasi nicht festgeschrieben. Was genau kann sich ändern? Ja, der Klassencharakter sozusagen. Ja. Nein, die Frage, ob die Karriere eine studentische sein muss oder ob es eine voltaische sein muss. Ulf, du hast dich genau. Zieh nochmal zurück. Okay. Das ist schwer. Das ist so einfach, was Sinnvolles zu sagen. Kann man vielleicht nochmal die Person, die die Frage gestellt hatte? Ja, die Frage gestellt hat, vielleicht macht es noch was. Okay, ja. Ich frage nochmal, jetzt kommen wir ja auf die Jetztzeit, auf real existierende Menschen, die vielleicht im Raum sitzen, die in real existierenden Gruppen Praxis üben. Und da finde ich schon die Sprechweise, müsste man genauer fassen, weil wenn wir reden von anti-autoritären Linken, bezieht sich das ja erstmal auf die Theorie und den Anspruch, welche Gruppen dann in der Praxis wie autoritär oder nicht autoritär agieren, ist eine völlig zweite Frage. Was ich meine. Das finde ich eine Redeweise ganz gefährlich, dass man da von vornherein eine Zuweisung macht. Ne? Und wir haben ja, das ist ein bisschen angedeutet, auch innerhalb der anti-autoritären Linken in Köln, da wilde Debatten darüber, was ist wirklich anti-autoritär und was nicht. Ne? Also gibt es wirklich umgehen mit allen möglichen Fragen. Und dann, ich finde es eigentlich sehr gut, diese ganz stringente Bestimmung vom Leninismus auch als Begriff. Das ist stichwortartig angedeutet, Parteikonzept, der Wahrheitsbegriff, also aus einer Wahrheit, die festgestellt werden kann, von einer Elite, also von der Führung in der Partei, die umgesetzt wird in Praxis. Und wenn man das so strikt definiert und in dem Sinne auch Anti-Leninist ist, diesen Begriff bezogen, wie sieht das denn aus zum Beispiel, das ist jetzt nicht, also nur im Raum sitzt, die interventionistische Linke in Deutschland. Die versuchen ja, sich zu organisieren in einer stringenten Weise, ohne diesen Leninismus zu verfallen. Meinst du, das kann ihnen gelingen oder sind die verloren von vornherein? Das ist die Zusammenarbeit von außen zumindest. Ja. Soll ich jetzt? Na, ich finde, die Organisationsfrage ist halt eine brennende Frage der Linken. In jeder Zeit. Insbesondere wird sie gestellt, wenn die Linke sich in Decline befindet, wenn sie sich im Niedergang befindet oder in eine Phase der Schwäche durchläuft. Immer dann kommt die Organisationsfrage wieder auf, um die Kräfte zu bündeln, um die Bewegung zu verstetigen, um zu verhindern, dass sie einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Und die Organisationsfrage lässt sich meiner Meinung nach besonders gut fassen, wenn wir sie in den Paradoxien oder dialektisch in ihren Polen verstehen. Auf der einen Seite hat man einen Pol der autoritären Partei, die hierarchisch organisiert ist und intern undemokratisch funktioniert, also in keinster Weise ein vorweggenommenes Abbild der Gesellschaft darstellt, für die dort eigentlich gekämpft werden soll. Und auf der anderen Seite ein Prozess radikaler Desorganisierung, und das heißt unter kapitalistisch-neoliberalen Bedingungen Individualisierung mit maximaler Freiheit und Spontanität, aber im Extremfall zugespitzt keinerlei Verbindlichkeit und keinerlei stetiger Organisation durch die Zeit hinweg, sondern auftauchen und wieder verschwinden. Also nochmal zugespitzter haben wir die Pole effizient, schlagkräftig organisiert und auf der anderen Seite demokratisch, anarchisch, lustvoll, ineffizient. Und zwischen diesen beiden Polen muss eine Vermittlung stattfinden. Kurz gesagt würde das heißen, ohne Organisation kann es nicht gehen, aber die Organisation muss sich der Problematik der autoritären Tendenzen, der Verfestigung, der Hierarchisierung, der Antidemokratie und so weiter bewusst sein. Sie muss das institutionell reflektieren. Steht die IL beispielsweise in der Gefahr, einen solchen Prozess zu durchlaufen? Vielleicht nicht in der gleichen Weise wie die NAU, die neue antikapitalistische Organisierung, aber prinzipiell natürlich, allerdings noch nicht durch die reine Quantität der Mitglieder, die sie versuchen, da zu organisieren, also durch die Größe der Organisation, weil Vorbilder von weniger autoritären Organisationsversuchen gibt es durch die Geschichte hinweg. Und ich hatte es ja von beispielsweise erwähnt, diese kleine Splittergruppe KPD hatte schon 20.000 Mitglieder. Also auf solche Vorbilder von Organisationsprozessen kann auch zurückgegriffen werden. Und überdies finden ja in der Gegenwart in den Rebellionen und Revolutionen, die seit 2011 die Geschichte wieder neu eröffnet haben, ganz viele neue Organisationsprozesse statt, die versuchen, genau diese autoritäre Leninisierung von Politik zu vermeiden und trotzdem netzwerkartig, das wäre eben ein Stichwort, eine Antwort, größere gesellschaftliche Demokratisierungsprozesse anzuleiern. In diese Richtung kann das, glaube ich, gehen. Ich habe euch versprochen, dass um 10 Schluss ist, jetzt ist es 10. Es gibt aber noch 3 unbehandelte Karten. Ich würde euch jetzt fragen, ob ihr noch durchhalten wollt und wir sagen, okay, wir versuchen jetzt noch 20 Minuten dran zu hängen, um die Leute hier nicht zu enttäuschen, die diese Fragen hatten. Oder braucht, oder reicht es euch? Oder vielleicht machen wir es so, denen es reicht, können jetzt gehen. Dann haben wir einmal kurz Unruhe und dann können wir noch schnell fertig machen, ohne dass die ganze Zeit Leute aufstehen. Ja. Thank you. Also wieso konnte der Stalinismus entstehen? Wie kam es dazu? Ihr wisst, was ich meine. Und das andere geht um die queerfeministischen Anteile der russischen Revolution und dann die spezifisch die Geschlechterkonstruktion des Stalinismus und die Verfolgung wiederum dann eben der Devianten. Was ist mit dieser dritten Frage da? Das da ist nochmal eine theoretische Geschichte. Da geht es um die Frage, ob du sagst, dass man quasi Befreiung nur historisch denken kann als Befreiung der Vergangenheit von der Vergangenheit. Ist der Fragesteller noch hier? Ja, ich bin noch da und ich verstehe die Frage, wie es nicht ist. Aber jetzt erinnere ich mich wieder. Ja. Genau. Okay, dann machen wir doch so rum. Mach, wie du möchtest. Soweit ich mich erinnere, ja. Oder willst du selber nochmal stellen? Also ich habe mir die Frage gestellt, weil sozusagen in deinem Vortrag kam es mir so vor, also geht es auch darum, sozusagen diese Leute, also diese Autobiografie, die du vorgestellt hast, dass die dein Buch halt informieren, sozusagen aus sozusagen Rückwirkung, also du kommst vor wie eine Rückwirkung und Befreiung. Und damit halt schon deswegen auch diese, weil das du da, ist da ein Teil, wo du darüber gekriegt hast, warum man sozusagen die Tradition sozusagen sich stellen sollte. Weil ich glaube, dabei die Liste zum Verzeichnen ist eben vielleicht ein bisschen abgelenkt. Aber deswegen, das war meine Frage dann. Liegt daran auch der Grund dafür, sich in diese Tradition zu setzen, dass man damit auch sozusagen Vergangenheit befreit? Oder das klingt ein bisschen esoterisch, wenn man das so sagt. Aber das wäre meine Frage. Ja. Also dieser Anspruch steckt in dem Buch. Und zwar tatsächlich doppelt. Einmal, und das ist das, von dem du sagst, das klingt ein bisschen esoterisch. Einmal als der ethische Anspruch, dass diese im Allgemeinen Menschen, die unter stalinistischer Herrschaft, unter leninistisch-autoritärer Politik gelitten haben, historisch Anspruch auf Gerechtigkeit haben und dass die Kommunistinnen insbesondere, die für eine befreite Gesellschaft gekämpft haben, aber selber korrumpiert wurden in diesem Prozess und unter die Räder dieser stalinistischen Maschinerie gekommen sind, nicht aufgegeben werden dürfen, sondern ein Anrecht darauf haben, erinnert zu werden und so würde Walter Benjamin mit einem theologischen Anleihe das nennen, erlöst zu werden aus dieser Geschichte. Weniger theologisch, weniger philosophisch, geschichtsphilosophisch formuliert, hieße das, dass die Rehabilitierung, die Wiedereröffnung einer kommunistischen, einer utopischen, einer systemtranszendierenden Perspektive nicht möglich ist, wenn entweder die Geschichte des Kommunismus ungebrochen fortgeführt wird, wenn sich also unkritisch in diese Tradition gelegt, noch wenn diese Geschichte ad acta gelegt wird und beschwiegen, verdrängt und durch Bruch versucht wird, sich ihrer zu entledigen, sondern dass die Geschichte nur dann wieder für einen Kommunismus geöffnet werden kann, wenn die Vergangenheit des Kommunismus kritisch aufgearbeitet wird. Strategisch, taktisch, politisch wird das am einsichtigsten dann, wenn du mit Leuten diskutierst und sie versuchst, von dem risikoreichen Versuch, eine andere Gesellschaft zu konstruieren, zu überzeugen, wenn du dann mit konfrontiert wirst, weniger mit der Aussage, oh, ich finde es hier eigentlich ganz schön, Kapitalismus ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, oder oh, ist mir zu anstrengend, was du vorschlägst, sondern in aller Regel, das habt ihr schon mal versucht, das ist schiefgegangen und wir wollen uns diesem Risiko nicht noch einmal aussetzen. Und Menschen, die so argumentieren, das wäre mein Argument, sind nicht ideologisch verblendet, sind nicht kapitalistisch-antikommunistischen Ideologie auf den Leim gegangen, sondern treffen ein historisch reales Problem. Menschen, die heute für eine andere Gesellschaft kämpfen, haben die Verantwortung anzugeben, warum das, was sie wollen, nicht nochmal dort enden wird, wo diese Versuche geendet sind. Deswegen ist die Frage nach der Begründung, warum es so kommen konnte, warum es so kam, nach der Erklärung, wie dieser Versuch der Befreiung von Herrschaft selber in grausamste Herrschaft umschlagen konnte, so crucial, so wichtig. Und das mache ich jetzt ganz kurz. Es gibt da drin 4 zentrale Positionen. 2 sagen, es ist nicht anders gekommen, als es kommen sollte. Es ist genauso gekommen, wie es kommen musste. Und die einen machen ein positives Vorzeichen davor. Das sind die traditionalistischen Stalinistinnen. Die finden, Marx und Stalin ist das Gleiche und das ist gut so. Das andere sind die Antikommunistinnen, die sagen das auch. Marx und Stalin ist das Gleiche, das musste so kommen und das ist schlecht. Und dann gibt es Leute, die hier eine Nicht-Identität behaupten und sagen, die Idee, das Begehren, der Wunsch, der Anfang, der Emanzipation, die Revolution steht im Widerspruch zu der leninistischen, autoritären, stalinistischen Korrumpierung. Und die haben 2 dominante Erklärungsstrategien anzubieten. Entweder diese autoritäre Entwicklung kam durch äußere Faktoren, das heißt, die Sowjetunion, Russland war ein unterentwickeltes Land, hauptsächlich bäuerliche Analphabeten, sie befand sich im Krieg, das Land war ausgeblutet. Kurz darauf kam Bürgerkrieg, die Entente hat sich gegen das Land verbündet. Danach bestand es nur unter Bedingungen kapitalistischer Konkurrenz und das heißt militärischer Konkurrenz. Daraus konnte schlichtweg nichts werden. Es musste so kommen aufgrund der äußeren Bedingungen. Und eine andere dominante Erklärungsstrategie, die versucht, die Korrumpierung sozialistischer Politik in der Entwicklung des theoretischen Denkens zu verorten. Das heißt, in Lektürefehlern, polemisch gesagt, die Lenin gegenüber Marx hatte und die Stalin gegenüber Lenin hatte. Die dann, darauf hatte ich vorhin schon mal verwiesen, ideologiekritisch versucht, diese Theorien nochmal durchzuarbeiten und nachzuweisen, wo Stalin sich zu Unrecht auf Lenin, Lenin sich zu Unrecht auf Marx und an einem schuld natürlich Engels, der das unnötig popularisiert hatte, das Ursprungswerk von Marx. Das habe ich jetzt in der Kürze polemisch dargestellt. Es wird deutlich, ich schließe mich diesen Positionen beiden nicht ganz an, obwohl ich sie auch nicht falsch finde. Mein Augenmerk würde eher auf dem dritten Pol liegen, nämlich dem der Praxis. Ich glaube, weder lässt sich die Verantwortung für die historische Entwicklung den äußeren Umständen zuschieben, denn gemessen beispielsweise an den äußeren Umständen, die die kubanische Revolution vorgefunden hat, sind die äußeren Umstände, die in der Sowjetunion herrschte, die ein Drittel der gesamten Welt quasi bedeckte, fast schon ideal, wenn auch weiterhin sehr, sehr schwierig. Aber die Verantwortung kann nicht ausschließlich dahin abgelagert werden. Und genauso unsinnig erscheint es mir, die reale Geschichte aus Theorie- und Lektürefehlern abzuleiten. Sondern es handelt sich um praktische Probleme. Es handelt sich um Transformationen der Politik im Gang der Geschichte, im Gang der Politik. Das ist relativ abstrakt so formuliert, hat aber den Effekt, dass die Latte, die Messlatte, an der eben die eigene, das eigene antistalinistische, antileninistische, wie du es genannt hast, Politikverständnis ausgewiesen werden kann, ziemlich hoch liegt. Also die Gefahr, dass auch eine antiautoritäre Politik, die es ganz gut meint und die besten Absichten hat, sich selber wiederum autorisiert, kann nicht gebannt werden, indem man sagt, heute sind die Bedingungen ganz anders und wir haben eine bessere Theorie. Sondern es braucht immer wieder die Aufmerksamkeit auf Korrumpierungsprozesse, auf Autorisierungsprozesse, die im Kampf, in der Auseinandersetzung mit dem Gegner, in den Eigendynamiken von politischer Organisation stattfinden, um ständig wieder neu darauf zu reflektieren, was dort passiert. Also die Frage lässt sich sehr schwer beantworten, aber die Schwierigkeit dieser Beantwortung hat selbst politische Effekte im Hinblick auf die Antizipation späterer Autorisierungsprozesse. Und jetzt noch schnell den Queerfeminismus hinterhergeschoben. So schnell. Ganz kurz. Also, ich würde sagen, wir können die Geschichte des 20. Jahrhunderts so erzählen, dass es darin zwei große revolutionäre Wellen gab. Zwei große revolutionäre Wellen, die sich beide auf die revolutionäre Welle des Bürgertums, auf die Französische Revolution beziehen. Die eine revolutionäre Welle ist diejenige von 1917 und folgende, die andere ist die von 1968 und folgende. Folgende heißt jeweils, dass diese Revolutionsepochen sich nicht auf ein Datum beziehen, sondern einen weiteren Umkreis um sich ziehen. Beide revolutionäre Epochen, das ist mein Argument oder Ergebnis der Forschung, die ich in den letzten Jahren angestellt habe, sind nicht nebensächlich, sondern in ihrem Zentrum auch Revolutionen, die auf geschlechtliche Lebensverhältnisse zielen. Insofern in beiden Revolutionen die Neukonstruktion der Sphäre von Reproduktion und Produktion auf der Agenda stand. Allerdings in entgegengesetzte Richtung. Während 68, das uns präsenter und bekannter, gefordert wurde, das Private sei politisch, was bedeutete, dass in den Bereich der Politik, in den Bereich der Öffentlichkeit Momente Einzug erhielten, die vorher in der Privatsphäre, der weiblich kodierten Privatsphäre, gecaptured waren, also beispielsweise Affektivität, beispielsweise Sexualität, die nun auch öffentlich diskutiert wurden, bestand die Transformationsstrategie, die 1917 ins Leben gerufen wurde, in der entgegengesetzten Politik. Die geschlechtliche Ausbeutung und die Trennung von zwei Geschlechtern sollte materiell angegriffen werden, indem die Produktionszelle, auf der diese geschlechtliche Teilung basierte, nämlich die Familie, aufgelöst werden sollte. Die Familie wurde verstanden als ein Produktionskomplex, in dem Lebensmittel nicht nur zubereitet, sondern auch hergestellt wurden, in dem Kranke versorgt wurden, in dem Kinder aufgezogen wurden und so weiter. Und die These war, dass der Kapitalismus bereits diese Arbeiten tendenziell verüberflüssigt, insofern er Lebensmittel nicht mehr in der Familie produzieren lässt, sondern jetzt in der Fabrik, und zwar effizienter, womit die Familie schon tendenziell überflüssig ist, weswegen der Sozialismus nur noch die Aufgabe habe, ganz klassisch teleologisch, diese historische Tendenz zu vollstrecken und die Familie gänzlich überflüssig zu machen, indem jetzt sämtliche Arbeiten, die vorher dort organisiert wurden, öffentlich, gesellschaftlich nach dem Vorbild der Lohnarbeit reproduziert würden. Also, Alte würden nicht mehr gepflegt von ihren Angehörigen, sondern in gesellschaftlichen Institutionen. Niemand würde mehr zu Hause privat kochen, sondern in Mensas und Kantinen essen. Kinder würden in antiautoritären Großinstitutionen großgezogen und niemand müsste mehr zu Hause putzen, sondern es gäbe dafür Putzkolonnen, die von Wohnung zu Wohnung zögen. Diese gesellschaftliche Spaltung in Produktionssphäre und Reproduktionssphäre würde aufgehoben und damit wäre auch die materielle Grundlage der Zweigeschlechtlichkeit weg. Alle Menschen würden das gleiche Geschlecht bekommen, aber dieses Geschlecht ist gebildet nach dem Vorbild der Öffentlichkeit, der Produktionssphäre, der männlich kodierten Lohnarbeit. In Kürze lief diese Emanzipationsvorstellung darauf hinaus, die geschlechtliche Ausbeutung, das Patriarchat abzuschaffen, indem alle Menschen zu Brüdern werden, aber nicht warmen, sondern soldatischen, in dem alle Menschen zu Männern werden. Das war die Emanzipationsperspektive, die in der Sowjetunion vorherrschte. Und diese lässt sich auch in den realen Effekten nachweisen, beispielsweise in der Diskussion um Transgeschlechtlichkeit, insofern hier Transweiblichkeiten als dekadent und bürgerlich und feudal diskutiert wurden, während Transmännlichkeiten, also Butches, Transmänner, Drag Kings, als vorbildliche Ausdrücke revolutionärer Politik verstanden wurden. Weswegen dieses Beispiel, was ich vorhin hatte, von einem Transmann, der eine Cis-Frau heiratete und diese Heirat vor einem sowjetischen Gericht als legal anerkannt bekommen gab, nicht invers funktionieren würde, möglicherweise. Diese Sachen sind doch alle zurückgenommen worden später. Also das ist doch alles komplett zusammengefallen, was du da erzählst. Also das ist so, ne? Ja. Und es dauerte gar nicht so lang. Das wurde in den 30er Jahren zurückgenommen. Das ist allerdings im Verhältnis zu anderen politischen Entwicklungen in der Sowjetunion relativ lang, weil ich würde sagen, politisch war die Revolution 1921 am Ende, also mit der Niederschlagung von Kronstadt, während auf dem, was man so nennt, kulturellen Gebiet die Auseinandersetzungen noch lange Zeit viel offener geführt wurden, weil der Fokus der Partei nicht darauf lag und lange Zeit nicht klar war, welche politische Orientierung die Partei wählen würde. Weswegen noch in den 20er Jahren jemand wie Alexandra Kollontai mit ihren Vorstellungen von einer befreiten Sexualität, einer gleichberechtigten Sexualität, einer nicht ehelich familiär organisierten Sexualität sehr starken Zuspruch hatte und teilweise ähnlich erfolgreich war wie Lenin selbst, was aber dann spätestens mit Stalin beendet wurde. Das Recht auf Abtreibung wurde zurückgenommen, 1936, glaube ich, nach der Volkszählung, die bekannt gab, dass die Sowjetunion sich nicht in der Weise vermehrte oder anwuchs, wie vorhergesehen oder vermutet oder gehofft wurde, weswegen aus bevölkerungspolitischen Gründen auch Abtreibung wieder illegalisiert wurde und das Familienmodell als das beste kleinfamiliäre, kleinbürgerliche Modell jetzt wieder so gefeatured wurde und damit einhergehend auch eine bestimmte Geschlechtertrennung. Und noch im gleichen Jahr, wenn ich mich nicht täusche, wurde Homosexualität wieder kriminalisiert oder zum ersten Mal kriminalisiert. Vorher galt das Gesetz der Sodomie im Allgemeinen, worunter zu der Zeit homosexuelle Handlungen fielen. Ein religiös fundiertes Gesetz, aber das führt zu weit. Jedenfalls als besondere Anekdote, die Aufgabe, das Verbot der Homosexualität vor der internationalen Öffentlichkeit als revolutionär und emanzipatorisch zu legitimieren, fiel niemandem Geringeren als Maxim Gorki zu, der in der Zeitschrift Pravda die Wahrheit verkündete, bekämpft die Homosexualität, heißt zerschlagt den Faschismus. Weil ausgehend auch von der Diskussion deutscher Sozialdemokraten die Position vorherrschend war, dass Faschismus und Homosexualität, also Nationalsozialismus und Homosexualität, es ging da um die Auseinandersetzung um die SA, eng miteinander verbunden sind, weswegen die Bekämpfung der Homosexualität also auch im Dienste des Antifaschismus geschehe. Allerdings, das ist mein letzter Satz, konnte nicht alles von dem, was an emanzipatorischen Aufbruch anfangs der Sowjetunion in der Avantgarde stattgefunden hatte, am sexuellen und geschlechtlichen Aufbruch stattgefunden hatte, mit dem Stalinismus zurückgenommen werden. Es gab mindestens eine geschlechtliche Tendenz, nämlich eben jene, die ich anfangs skizziert hatte, mit der Trajectory of Emancipation als Gleichmachung der Geschlechter nach androzentrischem Vorbild, das bis zum Ende der Sowjetunion intakt blieb. Die Lohnquote in der Sowjetunion, die Lohnerwerbsquote in der Sowjetunion, Frauenlohnerwerbsquote war höher als in jedem anderen Land. Und noch heute, ne, nach Putin und allem, ist in Russland die Frauenerwerbsquote höher als in anderen Ländern. Es gibt in Russland wesentlich mehr Managerinnen als in Deutschland und so weiter und so fort. Selbst die sehr heftige Konterrevolution, auch gerade auf geschlechtlich-sexuellem Gebiet, die wir in den letzten Jahrzehnten in Russland haben sehen können, hat diesen Aufbruch nicht komplett zurücknehmen können.